Gefühl ist existent, das ständig in mir brennt, mich auf wie permanent und vom Jetzt und Hier trennt. Bin dann irgendwie gehemmt, gib mich Gedanken hin, beweg mich vehement dorthin, wo nur Schranken sind. Ich gebe ein krankes Bild ab, leg mich an die Wand, nackt, hab meinen Wahnsinn ertappt. Fühl mich wie ein nasser Sack, kraftlos und ganz schlapp, schleppe ich mich durch den Tag. Gehaltloser Kack, was ich zu den Menschen sag, weil ich mich mit Kämpfen plag, das selber kaum ertrag. Weiß wie meine Erlösung, als ich dem Traum erlag. Hab das Aufschauen gewagt, wurde vom Blitz getroffen, hab zu lang leid geklagt, konnte endlich wieder hoffen. War der Hund mit dem Knochen, spürt die Liebe wie nie, hörte mein Herz laut pochen, durch eine Intrige wie sie. War imstande mich zu täuschen, jeder sah mich leuchten. Zurück auf den Boden sieht er mich das Licht verscheuchen. Wenn die Sehnsucht in dir wohnt, bleibt keine Bucht verschont. Jeder Funke wird vertont, besungen wie der Wolf dem Mond. Keine Flucht, die lohnt, keine Reise in die Ferne, die die Liebe erholt, hilft beim Greifen in die Sterne. Wenn die Sehnsucht in dir wohnt, bleibt keine Bucht verschont. Jeder Funke wird vertont, besungen wie der Wolf dem Mond. Keine Flucht, die lohnt, keine Reise in die Ferne, die die Liebe erholt, hilft beim Begreifen der Sterne. Will nach den Sternen greifen, nicht nur lernen und reifen. Hab genug vom Unfug, mich auf Schweres zu versteifen. Gelehrtes zu begreifen, nur eine kognitive Reise. Will Verkehrtes nur streifen, auf eine positive Weise. Reiße die lohnende Schneise in die drohende Scheiße. Bevor ich Mittag wohne gleise, werde ich sowieso leise. Alles, was ich so verheiße, bleibt der Tropfen auf dem Stein. Unten wird nie oben sein, steht mir der Kopf auch ein Bein. Wer nur hofft und weint, geht manchen Schritt in den Zorn. Ist Herz und Kopf vereint, wagt man den Blick nach vorn. Das Geschick verloren, gibt es dennoch eine Chance. Wirkt der Kick auch erfroren, Mut erfordert Kontenance. Die Glut und die Balance liegen zwar tief vergraben. Alles scheint so fern, aber ich kann sie wieder haben. Muss das Leid nur ertragen, die Blickrichtung wechseln. Sonst bleibt der fieses Klagen, Vernichtung und Entsetzen. Wenn die Sehnsucht in dir wohnt, bleibt keine Bucht verschont. Jeder Funke wird vertont, besungen wie der Wolf dem Mond. Keine Flucht, die lohnt, keine Reise in die Ferne, die die Liebe erholt, hilft beim Greifen in die Sterne. Wenn die Sehnsucht in dir wohnt, bleibt keine Bucht verschont. Jeder Funke wird vertont, besungen wie der Wolf dem Mond. Keine Flucht, die lohnt, keine Reise in die Ferne, die die Liebe erholt, hilft beim Begreifen der Sterne.